Mahmoud Abbas, Präsident des Staates Palästina und Vorsitzender des Exekutivkomitees der PLO, richtete am 15. August zum Tag der Befreiung Koreas ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un. Darin schätzte er hoch die historischen Freundschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern und Völkern und bekräftigte, dass er in gemeinsamer Zusammenarbeit diese Beziehungen weiter vertiefen und entwickeln wird. Er würdigte dann die volle Unterstützung von Kim Jong-un für den Kampf des palästinensischen Volkes dafür, der Besatzung ein Ende zu setzen und einen unabhängigen Staat mit Al-Quds als Hauptstadt voll von Versöhnung, Koexistenz, gegenseitiger Achtung und guter Nachbarschaft zu gründen. Zum Schluss wünschte er dem Genossen Kim Jong-un beste Gesundheit und Glück.